Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, Anhang, Römisch 3, Schiller an Professor Syvon in Berlin. Entschuldigen Sie, hochgeschätzter Herr, meine so lang verspätete Antwort auf Ihren werten Brief und die mir gütig mitgeteilte Schrift. Ich habe diese mit sehr großem Interesse gelesen und freue mich, dass die Tragödie der Griechen einen so geistreichen Verfechter, mein Stück aber einen so freundschaftlichen Beurteiler gefunden hat. Ich fühlte mich anfangs sehr versucht, mich über die Schrift weitläufiger herauszulassen und einige ihrer Behauptungen, womit ich nicht ganz einstimmen kann, zu bestreiten. Aber da ich mich vor der Hand bemühen muß, mir den Wallenstein ganz aus dem Sinne zu schlagen, um mich bei meinem jetzigen Geschäft nicht zu stören, so erspare ich dieses auf eine andere Gelegenheit. Sie werden übrigens schon aus dem gedruckten Wallenstein ersehen haben, dass verschiedenen Ihrer Erinnerungen schon in der ersten Anlage des Stücks von mir begegnet war. Nur die spätere Idee, dasselbe auf die Bühne zu bringen, war schuld, dass ich gewisse Forderungen der Kunst dem Bedürfnis der Theater aufopfern musste. Ich teile mit Ihnen die unbedingte Verehrung der sophokleischen Tragödie, aber sie war eine Erscheinung ihrer Zeit, die nicht wiederkommen kann und das lebendige Produkt einer individuellen, bestimmten Gegenwart einer ganz heterogenen Zeit zum Maßstab und Muster aufdringen, hieße die Kunst, die immer dynamisch und lebendig entstehen und wirken muss, eher töten als beleben. Unsere Tragödie, wenn wir eine solche hätten, hat mit der Ohnmacht, der Schlaffheit, der Charakterlosigkeit des Zeitgeistes und mit einer gemeinen Denkart zu ringen. Sie muss also Kraft und Charakter zeigen, sie muss das Gemüt zu erschüttern, zu erheben, aber nicht aufzulösen suchen. Die Schönheit ist für ein glückliches Geschlecht, aber ein unglückliches muss man erhaben zu rühren suchen. Doch darüber zu einer andern Zeit. Empfangen Sie schließlich die Versicherung meiner aufrichtigen Hochachtung und Ergebenheit. Weimar am 26. Juli 1800. Schiller.